passieren. Wie kannst du das wissen? Ich weiß es und ich verspreche dir, es wird nicht wieder passieren. Ja. Ich wüsste da einen Weg. Sag schon. Du könntest ehrlich werden. Sei ein Casino-Besitzer. Ein Clubbesitzer, das bist du doch gern. Und vergiss das andere einfach. Es ist wirklich, es ist echt so einfach für dich. Ja? Einfach, werd ehrlich. Oh, Baby, das Leben ist nicht immer so, wie wir es wollen. Weißt du, das Leben hat andere Pläne. So ist das eben, das Leben. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich habe noch niemanden geliebt, aber ich liebe dich, Reggie. And for always I will sing.